Es sind wahre Bombenteppiche, die seit der Nacht vom Donnerstag zum Freitag über dem Osten von Aleppo ausgelegt werden. Im Programm des Fernsehsenders El Hadath schildert der Aktivist Baha el-Halabi das Inferno. Allein von der Morgendämmerung bis kurz vor Mittag haben rund 100 Angriffe stattgefunden. Es werden verschiedene Waffen eingesetzt, auch verbotene. Phosphorbomben zum Beispiel und Streumunition. Die Zerstörungen sind enorm. Es gibt Bombenkrater von 5 Metern Tiefe. Ein Angehöriger einer Zivilschutzeinheit erklärt, dass allein auf das Viertel El Ansari 25 Angriffswellen geflogen wurden. Heute am Morgen wurde das Zivilschutzzentrum hier bombardiert. Helfer und Feuerwehrleute versuchten sofort, die Verschütteten zu bergen. 4 Autos wurden zerstört. Ein Wagen der Feuerwehr kann nicht mehr eingesetzt werden, ebenso wenig wie einer der Krankenwagen. Das Zentrum des Viertels El Haydariya wurde auch angegriffen. Die Zerstörungen sind enorm. Nach Angaben der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte wurden in mehreren Fällen auch die berüchtigten Fassbomben abgeworfen. Außerdem soll die syrische Luftwaffe bei ihren Angriffen von der russischen unterstützt worden sein. Die Angaben der oppositionsnahen Beobachtungsstelle können nicht unabhängig überprüft werden. Ein Vertreter der Zivilverteidigung erklärte, dass seit dem Freitagmorgen 80 Zivilisten ums Leben kamen. Die Angriffe konzentrieren sich auf den Osten von Aleppo, wo rund 250.000 Menschen von der Außenwelt abgeschnitten sind. Dieser Teil der Stadt wird von Aufständischen kontrolliert. Die Regierung in Damaskus hatte am Donnerstag angekündigt, ihre Einheiten wollten mit einer neuen Offensive die Rebellen aus ganz Aleppo vertreiben. Ein Militärvertreter erklärte, dass die Armee mit Aufklärungseinsätzen sowie Luftangriffen begonnen habe, denen in den nächsten Tagen eine Bodenoffensive folge. Wenn die Behauptungen von Augenzeugen stimmen, dann sind die Bodentruppen längst unterwegs. Soldaten der Regierung sollen bereits Gebäude eingenommen haben und weiter vorrücken. Am Donnerstagabend hat die Armee die Bewohner von Aleppo dazu aufgefordert, sich von den Stellungen der, so wörtlich, terroristischen Gruppen fernzuhalten. Man habe Fluchtrouten eingerichtet. Jeder, der möchte, könne die belagerten Viertel verlassen. Der Aktivist Baha el-Halabi glaubt, dass für viele diese Option nicht in Frage kommt. Die Zivilisten in Aleppo haben kein Vertrauen in das Regime, dessen Luftwaffe sie hier seit längerem bombardiert. Sie werden es bevorzugen, zu bleiben und auf den Tod zu warten.